Abgeschlagen auf Platz 3 landen, hinter den EU-skeptischen Konservativen und den Kommunisten. Später zeigt sich in einer ersten Reaktion enttäuscht, der dritte Platz ist auf keinen Fall ein Erfolg. Rocket Dumper.